14. Wir wiederholen jetzt für Sie einige Wörter aus den Gesprächen im Café Nicola. Lesen Sie zunächst die Fragen zur Aussprache und hören Sie sich dann die Beispielwörter zu jedem Buchstaben an. Nach jedem Wort folgt eine Pause für Sie zum Nachsprechen. Kommu. Ottimo. Logo. Português. Sim. Bom.